1. Al-Stam Israels Kamen zu David nach Hebron und Erklärten Iav Abundenheit, in dem Sie betonten, das Sie von derselben Abstammung seien. 2. Sie erinnerten in Darren, dass bereits unter Saul das hier geführt hat und der Herr im Versprochen hat, soll der Hurt und Frust über Israel sein. 3. Daraufhin versammelten sich die Altesten Israels in Hebron, wo David einen feierlichen Vertrag mit ihnen schloss und schließlich zum König über ganz Israel gesalbt wurde. 4. David war 30 Jahre alt, als sein Herrschaft antrat und regiert insgesamt 40 Jahre lang. 5. In Hebron herrschte 7 Jahre und 6 Monate über Judah, während in Jerusalem 33 Jahre lang über das Vereinigte Israel und Judah regiert. 6. Als der König mit seinen Mannen gegen die Jebusiter in Jerusalem verrückt, behaupteten die spottisch, dass selbst blind und lahme in abwehren konnten, dass einen Einzug Davids für unmöglich hielten. 7. Denik gelang es David, die Festung Zion zu eroben, die fortan als die Stadt Davids bekannt wurde. 8. An jenem Tag erklärt David, dass Jeddah, der die Jebusiter besiegen will, über den Wasserschacht eindringen muss, die verhasten Verteidiger zu erreichen, daraus entstand das Sprichwort, das blind und lahme keinen Zutritt zum Haus hatten. 9. David ließ sich in der Festung nieder, nannte Sie Stadt Davids und bot die Befestigungen von Miloen nach innen hin weiter aus 10. Sein Mark nahm kontinuierlich zu, da der Herr, der Gott der Heerscheren, im Beistand und in seinem Handeln unter Stutz. 11. König Hiram von Tyre sandte Boten zu David und liefert Zedenholt so Isimeluten Steinmetz, im einen Palast zu errichten. 12. Der Dirch erkannte David, dass der Herr sein königlich Autorität über Israel bestätigt und sein Reich zum Wohl seines Volks gestärkt hat. 13. In Jerusalem nahm sich David noch weitere Nebenfrauen und Ehefrauen, nachdem aus Hebron übergesiedelt war, auch wurden im weitere Son und Tochter geboren. 14. Die sind die Namen der Son, die im in Jerusalem geboren wurden, Sanua, Sobab, Nathan und Salomo. 15. Weitere Son waren Jibhar, Elishua, Nepheg und Japhir. 16. Ebenso gehorten Elisama, Bieljada und Eliphelet zu seinen Nachkommen. 17. Als die Philister von David Salbung zum König erfuhren, rückten sie mit ihrem gesamten Heer aus, in Gefangen zu nehmen. David wurde jedoch gewarnt und zog sich in die Bergfestung zurück. 18. Die Philister rückten vor und breiteten sich im Tal Repheim aus, David herausforderten. 19. David befragt den Herrn, gegen die Philister in den Kampf ziehen sollen über den Sieg erringen word, woraufhin der Herr im den Erfolg zusichert. 20. David griff Sie bei Baal-Perazim und besiegt Sie dort, wo bei erklärt, der Herr habe sein Feinde y ein Wasserflut durchbrochen, daher nannte man den Ort Baal-Perazim. 21. Die Philister ließen ihr Götzenbilder auf der Flut zurück, Welsh David und sein Manner daraufhin einsammelten und wegschafften. 22. Kurzzeitspäter rückten die Philister erneut und besetzten wiederum das Tal Repheim. 23. Als David den Herrn erneut rat fragte, wies dieser ihnen, den Feinden nicht direkt entgegen zu treten, sondern sie zu umgehen und beim Backageholz aus dem Hinterhalt anzugreifen. 24. Sobald das Geräusch von Schritten in den Baumwipfeln hört, sollte den Angriff beginnen, da der Herr im vorausgegangen war, das hier der Philister zu schlagen. 25. David befolgt die Anweisungen des Herrn Genor und besiegt die Philister auf ihrem Rückzug von Gibeon bis nach Gezer.